Eigentlich hätte Kim Lange allen Grund zum Feiern. Und der Gewinner in der Kategorie Beste Moderation Nachrichtensendung ist Kim Lange. Außerdem hat sie sich gerade eine Nacht gegönnt mit Daniel Kohn, dem Objekt ihrer erotischen Begierde. Wir wollten doch anstoßen. Doch ausgerechnet jetzt donnert ihr der Sprengsel einer russischen Raumstation auf den Kopf. Was für eine bescheuerte Art zu sterben. Kims Leben zieht in schnellen Bildern an ihr vorbei. Ihr Leben als Karrierefrau, ihr Leben als Mutter ihrer 5-jährigen Tochter Lilly. Warum bleibst du heute nicht zu Hause, Mama? Ist doch mein Geburtstag. Und ihr Leben an der Seite ihres arbeitslosen Hausmannes Alex. Ich mach dir keine Vorwürfe, Kim. Ich stell nur deine Prioritäten in Frage. Nach Kims Blitztod landet sie in einer Art Nirvana-Vorruf. Siddhartha Gautama. Wie bitte? Du kennst mich sicherlich besser unter dem Namen Buddha. Buddha ist keine Ameise. Ich erscheine in der Form, in der die Seele eines Menschen wiedergeboren wird. Wiedergeboren? Gütiger Gott, wieso als Ameise? Weil du es nicht besser verdient hast. Als Arbeiterameise ist Kim auf einer der untersten Stufen der Reinkarnationsleiter gelandet. Im rigide, kontrollierten Ameisenstaat lernt sie einen anderen Wiedergeborenen kennen, Casanova. Sie müssen schon lange tot sein. Seit dem 4. Juni 1798. Mithilfe von Casanova verfolgt Kim ein einziges Ziel. Sie muss verhindern, dass sich ihre ehemals beste Freundin Nina, den trauernden Witwer Alex, nebst Töchterchen Lilly, unter den Nagel reißt. Ich helfe dir, Alex. Oh, falsches Luder, ich bin gerade mal 3 Tage tot. Kim sammelt fleißig gutes Karma und qualifiziert sich schließlich für eine höhere Inkarnationsstufe. Meerschweinchen, wie kommt ihr denn hierher? Ich heiße Elle. Und ihr? Los jetzt! Raus hier! Ella hatte bei einer Tankstelle angehalten, die ganz nah bei unserem Haus war. Hey, wo wollt ihr denn hin? Bleibt doch hier! Oh. Mir tat es leid, dass ich ihm das Ganze nicht erklären konnte. Er war wirklich ein feiner Kerl. Hier lang! Und schön aufpassen. Immer nach rechts und links gucken. Endlich erreichte ich die Allee, in der unser Haus stand. Alle da? Auch Casanova? Ich war noch nicht ganz auf der anderen Straßenseite angekommen und drehte mich um. Welcher Irre frisst da ein Gänseblümchen? Komm schon! Das dickste der Meerschweinchen, das sich wegen seiner Verfressenheit heimlich Depardieu getauft hatte, mümmelte das bekloppte Gänseblümchen mit dem gleichen glückseligen Gesichtsausdruck, den Buddha auf seiner LSD-Wiese gehabt hatte. Mit einem Unterschied. Auf Buddha war kein Renault Scenic zugerast. Mach hin! Beeilung! Plötzlich lief Casanova los, um den Dicken aus dem Weg zu schubsen. Schnell! Du schaffst es! Er schaffte es nicht. Casanova war tot. Ich stand da wie gelähmt. Das war nicht gut, denn von der anderen Seite kam ein VW Polo. Lieber Gott, mach, dass der Fahrer mich sieht! Mein Gebet wurde erhört. Er sah mich. Ich konnte es an seinem Gesicht erkennen. Er sah mich wirklich. Aber das half mir nicht, denn er bremste nicht für wiedergeborene Menschen. Mieses Karma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Zweiter Teil. An dieses Scheißsterben gewöhne ich mich nie. Mein letzter Gedanke als Meerschweinchen. Dann wieder dasselbe Prozedere. Das Licht, Buddha, das Gefühl, geborgen und glücklich zu sein. Kuh, Regenwurm, Kartoffelkäfer, Eichhörnchen. Ich durchlief mehrere Inkarnationen und starb mehrere Tode. Ich sehe schon wieder nichts. Bis ich als Beagle-Welpe zwischen anderen Welpen in einem Körbchen erwachte. Wie geht es dir? Hallo, Buddha. Wenn du alles richtig machst, ist dies das letzte Mal, dass du als Tier wiedergeboren wirst. Du hast viel gutes Karma gesammelt. Du kannst stolz auf dich sein. Wie lange habe ich Lilly nicht gesehen? Fast 2 Jahre. Deine Schuld, du fetter, alberner Beagle. Du hast dafür gesorgt, dass ich nicht mehr in Lillys Nähe war. Kuh in Kanada. Regenwurm in Irland. Kartoffelkäfer auf Korsika. Eichhörnchen an der deutsch-niederländischen Grenze. Du Blödmann. Fluch nicht so viel. Für deine Leben bist nur du selbst verantwortlich. Verdammter Gedankenleser. Es gibt nur eine Sache, die du noch lernen musst. Verrätst du mir auch, welche das ist? Er lächelte nur milde und schwieg. Die Antwort habe ich erwartet. Du wirst deine Lektion schon noch lernen. In den folgenden Wochen wurde ich von Hundezüchtern hochgepäppelt. Als ich alt genug war, floh ich aus dem Zwinger und hüpfte in einen Bus, der in der Nähe unseres Hauses hielt. Was zum Teufel treiben die da? Ich stand vor der Terrassentür. Der Kamin im Wohnzimmer loderte vor sich hin. Nina holte einen Ring aus einer Schatulle. Sie sah Alex tief in die Augen. Was läuft hier für ein Film? Warum tut sie so feierlich? Mein Gott, sie macht ihm einen Heiratsantrag. Ich rannte mit Volldampf gegen die Terrassentür. Au! Scheiß, entspiegeltes Glas. Was ist das für ein Hund? Keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat sich wehgetan. Du willst ihn doch nicht etwa reinholen. Ich kann ihn doch nicht draußen liegen lassen. Oh. Mit seinen kräftigen Armen trug er mich über die Schwelle. Wie romantisch. So. Leg dich mal hin, mein Kleiner. Wir rufen einen Tierarzt. Mein Blick fiel auf den Ring. Ich überlegte, aber nur eine Nanosekunde. Der Hund ist wieder fit. Nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein, Alex, der Ring! Er hat den Ring gefressen. Was tun wir jetzt? Wir warten ab. Irgendwann muss er ja auf natürliche Art auch wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann noch so romantisch finde. Alle Heiratsanträge stehen still, solange mein Schließmuskel es will. Und was machen wir jetzt mit dir? Ich bellte, nimm mich hier auf und Nina, schmeiß raus. Leg dich da vor den Kamin und sei leise. Lilly schläft. Lilly. Ich wäre am liebsten gleich zu ihr gerannt, aber ich war zu erschöpft. Die Wärme des Kamins trocknete mein Fell und ließ mich langsam eindämmern. Ich wusste nicht, was mich in diesem Augenblick mehr verblüffte. Dass die beiden Versöhnungssex miteinander hatten oder dass eine Frau tatsächlich "Gib's mir" dabei sagte. Deprimierend. Alex hat nach meinem Tod nicht das Zölibat gewählt. Ebenso wenig wie Daniel Cohn. So viel zu meiner nachhaltigen Wirkung auf Männer. Pietätlos. Genau das ist es. Nina kam inzwischen richtig in Fahrt. So eine Unverschämtheit. Das ist nicht mal gespielt. Ich entschloss mich zu handeln. Steig sofort von ihm runter. Du sollst dich was schämen. Und du dich auch, Alex. Was du machst, ist pietätlos. Total pietätlos. Was hat denn der Hund? Nina zog verängstigt die Decke über ihre Brüste, die geradezu unverschämt straff waren. Wie schafft sie das nur? Ich bring ihn raus. Na los, Kim. Beiß diesen pietätlosen, fremdgehenden Tierversuchler kräftig in den Hintern. Ihr habt mir ja doch einen Hund zum Geburtstag gekauft. Doch bevor ich meinem Hundeinstinkt folgen konnte, stand Lilly in der Tür. Dann bin ich also doch nicht zu jung für einen Hund. Wie groß sie geworden ist. Ein richtiges Schulmädchen. Wir haben ihn hier zur Probe. Komm, mein Süßer. Du kannst neben meinem Bett schlafen. Das habe ich vorhin nur gesagt wegen Papa. Du kannst natürlich unter meine Decke. Ich verrate dich auch nicht, wie schön weich du bist. Jetzt schlaf schön. Endlich. Ich kuschelte mich an sie und blickte zu den Leuchtsternen an der Decke. Doch im Gegensatz zum letzten Mal, als ich noch als Ameise bei Lilly lag, konnte ich kaum Glück empfinden. 2 Jahre. 2 verdammt lange Jahre. Die Zeit, die ich nicht an ihrer Seite war, würde nie wiederkommen. Ich blickte tief traurig auf Lillys kleinen Snoopy-Wecker. 12:20. Ihr 7. Geburtstag war vorbei. Auch den hatte ich also verpasst. Ich werde nie mehr einen Geburtstag von Lilly verpassen. Das schwöre ich. Nie mehr. Jetzt mach mal feini. Red gefälligst vernünftig mit mir. Nina wartete. Ich blieb stur. Ich konnte meinen Schließmuskel unheimlich lange zusammenkneifen. Es folgte ein 3-stündiges Geduldsspiel. Ich Halte! Durch! Doch die Zeit spielte Nina in die behandschuhten Hände. Der Ring musste schließlich raus. Weißt du, wie heißt du eigentlich? Ich nenne dich Tinka. Also, weißt du, Tinka, meine Frau ist heute vor 2 Jahren gestorben. Und ich habe sie sehr geliebt. Wie? Obwohl, kurz bevor sie starb, war unsere Ehe am Ende. Sie hat mich nicht mehr geliebt. Willst du wissen, warum ich nicht um sie gekämpft habe? Weil sie erfolgreich war. Und ich nichts auf die Reihe gekriegt habe, deshalb. Irgendwie fühlte ich mich minderwertig. Wie kommt er denn darauf? Bei Nina ist das anders, weißt du? Sie ermutigt mich und sie steht zu mir. Deswegen ist er mit ihr zusammen. Weil er bei ihr selbstbewusster sein kann. Ohne sie hätte ich den Fahrradladen nie eröffnet. Alex hat einen Fahrradladen? Davon hat er schon zu Studienzeiten geträumt. Und sie hat lange auf mich gewartet. Meinetwegen hat sie ihr Reisebüro in Hamburg dicht gemacht. Trotzdem gut, dass du gestern gekommen bist. Sonst hätte ich ihren Antrag ablehnen müssen. Ich habe das Gefühl, ich verrate Kim, wenn ich Nina heirate. Genau das tust du, jaulte ich. Sag mal, kannst du mich verstehen? Ich schüttelte schnell den Kopf. Ein Fehler. Jetzt hatte ich mich verraten. Du verstehst mich wirklich? Ich entschied mich für nervöses Schwanzwedeln. Ich fange schon an, mir Dinge einzubilden. Was machen Sie hier? Ich glaub's nicht. Daniel Kuhn. Daniel schien tief versunken. Er stand vor einem Grab, auf dessen Platte eine Sonne zu sehen war und die Worte »In ewiger Liebe, deine Familie«. Was hat denn der Hund? Keine Ahnung. Mal denke ich, er ist ein besonderes Tier, mal denke ich, er ist einfach nur verrückt. Was machen Sie am Grab meiner Frau? Sie sind der Ehemann von Kim. Herzliches Beileid. Er hielt eine rote Rose in der Hand. Wie rührend. Eine rote Rose. Daniel Kuhn hat Gefühle für mich. Beide Männer haben mich geliebt. Die beiden Männer blickten sich in die Augen. Jeder wusste, was Sache ist. Daniel legte souverän die Rose aufs Grab, nickte Alex zu und ging. Wir heiraten. Ich hatte es vorausgeahnt. Alex' Hemmungen, Ninas Heiratsantrag anzunehmen, waren durch das Friedhofsintermezzo gewaltig gesunken. Während ich vor Schreck meinen Hundekuchen verschluckte, lief Lilly aus dem Haus. Warte! Lassie, sie braucht einen Moment, das zu verarbeiten. Ich rannte in den Garten. Dort saß Lilly auf der Schaukel. Sanft legte ich ihr meine Pfote aufs Knie. Ich vermisse meine Mami. Sie drückte mich fest an sich. Ich spürte ihre Tränen auf meinem Fell. Mama ist bei dir. Alles wird gut. Aber nur, wenn wir etwas unternehmen. Ich blickte nach oben und sah auf einem Ast einen Kater mit einem schwarzen Fleck um das rechte Auge, der sehr breit grinste. Casanova? Madame Kim! Oh, Casanova sprang vom Baum herunter und wir gönnten uns eine innige Umarmung. Lilly war in der Zwischenzeit wieder ins Haus zurückgegangen. Streunen liegt mir eindeutig. Wir erzählten uns unsere Liebe. Und warum haben Sie nicht weiter gutes Karma gesammelt? Mir fehlt Ihr positiver Einfluss. Oh. Haben Sie mich hier gesucht? Nein, nicht direkt. Oh. Wissen Sie, ich habe mein Herz an Mademoiselle Nina verloren. Oh, Backe. Was findet ihr nur alle an dieser verdammten Kuh? Oh, Mademoiselle Nina ist wunderschön. Liebenswert, hilfsbereit. Es gibt Fragen, Casanova, auf die man keine Antwort will. Dann antworte ich nicht. Vergessen Sie, Nina. Sie haben keine Chance bei ihr. Erstens will sie Alex, zweitens kommen sie aus unterschiedlichen Jahrhunderten und drittens sind sie ein verdammter Kater. Erstens, Liebe überwindet alle Schranken. Zweitens, womöglich bleibe ich nicht ewig ein Kater. Und drittens, Mademoiselle Nina, würde Monsieur Alex nicht wollen, wenn sie wüsste, dass es mich gibt. Blödsinn. Und Monsieur Alex würde Mademoiselle Nina nicht heiraten, wenn er wüsste, dass Sie noch leben. Doch, das würde er. Er weiß nun, dass ich ihn mit einem anderen betrogen habe. Das ist kein Grund, jemanden nicht zu lieben. Glauben Sie mir, Madame, mich haben genug Frauen geliebt, die wussten, dass ich sie hintergangen habe. Und ich habe ebenfalls viele Frauen geliebt, die mich betrogen haben. Lieben Sie Monsieur Alex etwa weniger, nur weil er mit Madame Nina den Beischlaf vollzieht? Nur wenn wir die Hochzeit verhindern, haben wir eine Chance, unsere Lieben zu bekommen. Die Sonne schien, als der Hochzeitstross aus unserem Haus trat. Selbst das verdammte Wetter schien auf Ninas Seite zu stehen. Alex bot einen himmlischen Anblick. Er trug eine Fliege und hatte Lilly untergehakt. Die süßeste Rosenstreuerin der Welt. Lilly lächelte. Sie hatte mit der Vermählung ihren Frieden gemacht. Ganz im Gegensatz zu mir. Meine Mutter in blauem Hosenanzug und neuer Frisur sah schick aus. Jedenfalls für ihre Verhältnisse. Und dann kam Nina. Oh mein Gott, was für eine wunderbare Erscheinung. Verdammt. Er hat recht. Sie sah fantastisch aus. Das weiße Kleid war dezent und betonte ihre Figur auf geradezu unverschämte Art und Weise. Am besten du steigst rechts ein, Martha. Na komm, ich helf dir. Danke dir. Du siehst bezaubernd aus. Los, Casanova, wir müssen uns beeilen. Avanti! Durch die einzig offenstehende Tür waren wir über eine Treppe auf die Empore gehetzt, wo ein bärtiger Organist gelangweilt auf seinem Handy Tetris spielte. Willst du, Alex Weingart, diese Frau zu deiner dir angetrauten Ehefrau nehmen? Das letzte Mal, als Alex diese Frage gestellt wurde, war ich die Braut an seiner Seite. Mann, war ich glücklich. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ich hatte nie jemanden so geliebt wie Alex damals. Ich zähl bis drei. Eins, zwei, drei. Ein spektakulärer Stunt, was mich anbelangt. Für Casanova war der Sprung in die Tiefe natürlich ein Klaps. Wir haben den Hund doch zu Hause gelassen. Was ist das für eine Katze? Während Casanova die Feiergäste mit seiner Miau-Arie ablenkte, rannte ich auf den Altar zu. Dort schnappte ich mir die Schachtel, in der die Ringe lagen, und sauste davon. Haltet ihn! Oh, haltet ihn! Am Abend kehrten wir zu unserem Haus zurück. Die Ringe hatten wir zuvor in der Nähe verbuddelt. Ihr Mann, Madame, sieht ziemlich elend aus. Alex saß auf der Terrasse und starrte frustriert vor sich hin. Warten Sie hinter dem Gartenschuppen, Casanova. Ich bewegte mich vorsichtig auf Alex zu. Hi. Hi. Ich habe keine Ahnung, was in dich gefahren ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist Kim. Irgendwie wiedergeboren. Weißt du, wenn du Kim wärst, würde ich dir verzeihen, dass du mich mit diesem Kohn betrogen hast. Ich blickte verschämt zur Seite. Und ich würde dich bitten, mir die Erlaubnis zu geben, Nina zu heiraten. Nie im Leben. Nina macht mich glücklich. Mit ihr kann ich die Zukunft leben. Mit dir nur in den Erinnerungen. Außerdem braucht Lilly eine Mutter. Nina gibt sich alle Mühe, eine zu sein. Ich habe von ihr noch kein einziges böses Wort über die Kleine gehört. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Und Lilly ist drauf und dran, sie endlich zu akzeptieren. Ist sie, Lilly, eine bessere Mutter, als ich es war? Aber vor allen Dingen würde ich dich inständig bitten, mich mein Leben leben zu lassen. Aber wem sage ich das? Du bist ja nicht Kim. Doch bin ich, bellte ich hastig. Ich kann als Mensch wiedergeboren werden. Und dann können wir uns in spätestens 20 Jahren treffen. Und du bist dann erst 52 und ich 20. Wir pfeifen auf den Altersunterschied und können nochmal richtig von vorn beginnen. Und alle Fehler vermeiden, die wir gemacht haben. Und dann ist unser ganzes Leben so schön wie damals, als wir geheiratet haben. Und dafür lohnt es sich doch. Und wie traurig du aussiehst. Du kannst nicht 20 Jahre auf mich warten. Ich habe nicht das Recht, dein Leben zu torpedieren. Auf einmal wusste ich, was die Lektion war, von der Buddha sagte, ich müsse sie noch lernen. Sie lautete, man muss auch als Tote loslassen können. Und so führte ich Alex zu den Ringen. Willst du Alex Weingart, diese Frau, zu deiner dir angetrauten Ehefrau nehmen? Ja, ich will. Diesmal lief die Hochzeitszeremonie ohne Hindernisse ab. Und willst du, Nina Kagel, diesen Mann zu deinem dir angetrauten Ehemann nehmen? Ja, ich will. Nina sah Alex total verliebt an. Sie wird ihre Chance nutzen. Sie wird ein glückliches Familienleben leben. Die Chance hatte ich auch mal. Ich hatte sie aber nicht genutzt. Ich hatte mein Menschenleben verschwendet. Es machte krrrk. Oder wie soll man das Geräusch beschreiben, das ein Herz macht, wenn es bricht? Ein tödlicher Schmerz. Und dann sah ich das Licht. Heller und heller. Wunderschön. Es nimmt mich diesmal endgültig auf. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ich wachte auf in einem strahlend weißen Raum. Nichts? Überall leuchtendes Weiß. Diese Landschaft, dieser Raum, dieser Planet oder was auch immer das sein sollte, war komplett leer. Hallo? Keine Antwort. Ich lag nackt da in meinem Menschenkörper. Hallo, ist das hier das Nirvana? Nein, das hier ist nicht das Nirvana. Er stand auf einmal neben mir, in Gestalt eines Menschen. Eines außerordentlich dicken Menschen. Mein ästhetisches Empfinden hätte es sehr gut gefunden, wenn er sich etwas angezogen hätte. Besonders untenrum. Wenn das hier nicht das Nirvana ist, was ist es dann? Nun, es ist der Vorhof zum Nirvana. Ich komme jetzt schon ins Nirvana? Ich bin doch gar kein gelassener Mensch, der in sich ruht, in Harmonie mit der Welt lebt und alle Menschen auf dieser Welt liebt, egal wer oder wie sie sind. Beim Karma-Sammeln geht es einzig und allein darum, anderen Wesen zu helfen. Und das hast du getan. Weißt du, das Nachleben ist differenziert organisiert. Die Seelen der gläubigen Christen werden von Jesus verwaltet, die der Islamgläubigen von Mohammed und so weiter. Und so weiter? Nun, wer zum Beispiel an den nordischen Gott Odin glaubt, kommt nach Valhalla. Wer glaubt denn heutzutage schon an Odin? Kaum einer. Und glaubt mir, das deprimiert den armen Kerl ganz schön. Irritiert stellte ich mir vor, wie Odin bei einem Abendessen mit Jesus und Buddha sein Leid klagt und überlegt, sich einen PR-Berater zu nehmen, um den Glauben an ihn wieder populärer zu machen. Jeder bekommt das Leben nach dem Tod, an das er zuvor geglaubt hat. Ich habe nie ans Nirvana geglaubt. Warum bin ich dann hier? Ich bin nicht nur für die Seelen zuständig, die an den Buddhismus glauben, sondern auch für alle, die an nichts glauben. Und warum? Weil bei mir die Ungläubigen für ihren Unglauben nicht bestraft werden. Bist du nun bereit fürs Nirvana? Was ist mit Lilly? Wird sie glücklich bei Nina? Das muss nicht mehr deine Sorge sein. Es geht um meine Tochter. Es ist dennoch nicht deine Sorge. Denn du gehst gleich ins Nirvana. Dort wirst du ewig währendes Glück verspüren. Ewiges Glück? Oh. Du wirst dich an nichts mehr aus deinen vielen Leben erinnern und all deinen Schmerz vergessen. Allen Schmerz vergessen? Ewiges Glück. Es gibt keinen besseren Deal. Okay. Ich bin bereit. Und dann sah ich das Licht. Es umhüllte mich. So warm. So liebevoll. Mein Selbst begann sich aufzulösen. All meine Erinnerungen verblassten. Bis auf... Lilly. Ich brauche Gewissheit. Die Gewissheit, dass Lilly glücklich wird. Ich kann sie nicht allein lassen. Nicht mal um den Preis des ewigen Glücks. Und so kämpfte ich mit aller Macht gegen das Nirvana an. Und das Nirvana kämpfte zurück. Lilly! Ihre Augen! Ihre Kinderhaut! Ihre Stimme! Ich will zurück! Ich will zurück! Als ich aufwachte, war ich wieder im Vorhof des Nirvanas. Noch nie hat ein Mensch das Nirvana abgestoßen. Nirvana Banana. Ich will meine Tochter nicht allein lassen. Sie muss aber ihr Leben leben. Versprich, dass sie glücklich sein wird ohne mich. Das kann ich nicht versprechen. Dann muss ich zu ihr. Du willst wirklich nicht ins Nirvana. Und du Schnellmerker solltest dir mal überlegen, ob du selbst gutes Karma sammelst, wenn du jemanden gegen seinen Willen da reinschickst. Mit diesem Argument schien ich einen Nerv getroffen zu haben. Gut. Du kommst als Mensch auf die Welt. Ich werde als ich selbst wiedergeboren? Nein. Kim Lange ist tot. Und sie wird nicht wieder auferstehen. Deine Seele wird im Körper einer Frau wiedergeboren, die in diesem Moment stirbt. So eine Chance gewähre ich dir nur ein einziges Mal. Oh, Backe, ist mir schwindelig. Wo bin ich? Der Raum, in dem ich mich befand, war rosa. Alles rosa. Rosa Zimmerdecke, rosa Teppichboden, rosa Unterwäsche. Pizza. Auf dem Teppichboden lag eine Pizza Hawaii. Käse und Auflage nach unten. Offensichtlich war der Frauenkörper, in dem ich mich befand, mit dem Essen zu Boden gekracht. Meine Arme bestanden aus Speckrollen, die jedem Sumo-Ringer zur Ehre gereicht hätten. Und sie hatten jede Menge Verwandte, am Bauch und an den Beinen, die fröhlich herumschwabbelten. Mein neuer Körper wog vermutlich 2,5-mal so viel wie mein ehemaliger, den ich auch schon zu dick fand, der mir aber rückblickend leicht wie eine Feder vorkam. Endlich war es mir gelungen, meine Massen hochzustemmen. Ich schnaufte durch die Wohnung. Oh, da, ein Spiegel. Mir blickte eine außerordentlich dicke Frau entgegen, mit Doppelkinn und sehr freundlichem, geradezu warmherzigem Gesicht. Eine Telefonrechnung. Maria Schneider. Maria, ein schöner Name. Herztabletten. Die arme Maria ist wohl am Herzinfarkt gestorben. Was wohl aus ihrer Seele geworden ist. Da bin ich wieder. Alles in Ordnung? In der Tür stand ein Mitvierziger, dessen Haupt wohl das letzte Mal vor 15 Jahren von Haar bekränzt war. Alles okay mit dir? Alles tipptopp. Ich bin nur mit der Pizza hingefallen. Er machte sich sofort daran, die Einzelteile aufzusammeln. Das musst du nicht tun. Schon gut. Das mache ich doch gerne. Wahnsinnig nett von dir, aber ich hätte jetzt gerne, dass du gehst. Was? Ich fühle mich nicht gut. Geh nach Hause, ich rufe dich nächste Woche an. Ich wohne hier. Wir sind verheiratet. Auf dem Bett lagen tatsächlich 2 Bettdecken. Erst jetzt bemerkte ich, dass die Wohnung ärmlich aussah. Da hatte ich einst als Talkmoderatorin so viele Sendungen zu Hartz IV gemacht und anschließend mit den Politikern bei Champagner über das mangelnde Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft philosophiert und erkannte nicht mal eine Sozialwohnung. Entschuldige. Wirklich alles in Ordnung mit dir? Ich habe Kondome gekauft. Wenn du noch willst, können wir loslegen. Hilfe! Meine Annahme, dass eine so dicke Frau keinen Mann abbekommt, war definitiv falsch. Ich muss an die frische Luft. Wenige Stunden nach meinem Ausbruchsversuch und der Erkundung der Gegend, ich bin definitiv nicht in Potsdam, war ich erschöpft zu Deckelchen zurückgekehrt und in einen traumlosen Schlaf gefallen. Es ist so etwas von 5.35 Uhr auf 101 FM. Welche hirnschädigenden Aufputschdrogen werfen Radiomoderatoren heutzutage eigentlich ein? Maria, du musst aufstehen. Muss ich nicht. Maria, mach schon. Du kommst sonst zu spät zur Arbeit. Oh, wo ist mein Geldbeutel? Ist doch eh nichts drin. 50 Euro werden wir wohl noch haben. Wir sind völlig pleite, Maria. Die letzten 1,99 gingen für die Pizza drauf. Aber heute ist Zahltag. Dazu müsstest du nur auf der Arbeit erscheinen. Wenn ich die Kohle habe, düse ich sofort zum Hauptbahnhof. Nur, wo ist meine Arbeit? Begleitest du mich? Das mache ich doch immer. Sag mir, was du so an mir liebst. Ich wollte unbedingt etwas über Maria erfahren. Du bist der optimistischste Mensch, den ich kenne. Wenn es regnet, sagst du, dass gleich wieder die Sonne kommt. Wenn Leute ungerecht zu dir sind, verzeihst du ihnen. Du bist immer ehrlich und du bist eine Kanone im Bett. Das hatte mir noch nie ein Mann gesagt. Warum eigentlich nicht? War ich keine? Stopp! Mein Gott, Maria! Du läufst an deinem Imbiss vorbei. Ich hielt inne und sah eine Bude mit der Aufschrift Wurst Hans. In ihr stand ein dicklicher, älterer Mann. Maria! In Fernsehserien sind solche Männer wie Hans immer Schnauzen mit Herz. Im echten Leben nur Schnauzen. Ich bin heute krank und kann nicht arbeiten. Gib mir einfach den Lohn für diesen Monat. Er schaute mich so ungläubig an, als ob ich gesagt hätte, ich bin gar nicht Maria, sondern die verstorbene Talkmoderatorin Kim Lange. Beweg deinen fetten Hintern her und pack endlich an, bevor ich zur rasenden Wildsau werde. Aber ich bin doch... Geh, sonst feuert er dich noch und behält den Lohn. Ich seufzte. So begann ich meinen neuen Job als Frittenverkäuferin. Geht. Das Fett, das wir für die Pommes benutzten, war von vorgestern. Und die Grillroste waren dermaßen dreckig, dass ich in ihrem Schmutz sicherlich schon intelligentes Leben entwickelt hatte. Es ist die Hölle. Wieso schmeißt du die Wurst weg? Mal überlegen. Weil sie fast schwarz ist? Leg die wieder auf den Grill. Wer die isst, bekommt Krebs. Weißt du, was mir das ist? Völlig wurscht. Genau. Jetzt hol sie raus und tu sie auf den Grill. Und zwar zack, zack. Kotzbrocken. Nach 10 Minuten schon taten mir meine Gelenke weh. Wie hat Maria das nur Tag für Tag durchgehalten? Was für eine Scheiße, voll zum Kotzen, Herr Fraß. Der Kartoffelsalat ist so eklig, wie du fett bist. Ist er fett als debil. Der 25-jährige, glatzköpfige Arbeitslose mit Bomberjacke und Springerstiefeln, der seit einiger Zeit schon an der Bude lungerte, war eindeutig auf Krawall gebürstet. Ey, ich weiß nicht, was die Bier heißen soll, aber du kriegst gleich was aufs Maul. Komm doch. Ich schaute zu Wursthans, aber der blickte nur feige zur Seite. Ein Deckelchen war schon lange weg. Au! Halt, mach dich kalt, du Schlampe! Wow! Schneller als der Skinhead sich den Curry-Ketchup aus den Augen reiben konnte, hatte ich meinen Wischmopp in seinen Bauch gerammt. Mit meinem ganzen, nicht unbeträchtlichen Gewicht. Danach griff ich mir die Grillzange und hielt sie an seinen Schoß. Wenn du nicht sofort abhaust, wirst du dem Führer keinen Nachwuchs mehr zeugen können. Oh, schon gut. Schon gut, krieg dich ein. Verzieh mich ja. Ich blickte zu Wursthans, der sichtlich beeindruckt war. Und jetzt gib mir mein Geld. Mit 143 Euro und 38 Cent verließ ich die Pommesbude auf Nimmerwiedersehen. Ich muss dir was sagen. Ich war zurück zur Wohnung gefahren, um Deckelchen die ganze Wahrheit zu erzählen und mich von ihm zu verabschieden. Mein Mund stand schon offen, doch da... Ein Vogel wollte Hochzeit machen. In dem grünen Wald. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Es trällerte einfach so aus mir heraus. Maria. Ich nahm einen zweiten Anlauf. Der Sperber, das war der Hochzeitswerber. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Verzweifelt wollte ich die Wahrheit nun herausschreien. Der Seidenschwanz. Der Seidenschwanz, der braucht den Hochzeitskranz. Es hatte keinen Zweck. Offensichtlich hatte Buddha mein Sprechzentrum manipuliert. Deckelchen starrte mich ungläubig an. Wie heißt du eigentlich? Was? Hast du jetzt auch dein Gedächtnis verloren? Ich habe deinen Namen noch nie gehört. Ehrenwort. Schau mir in die Augen. Er kam näher. Tief. Er tat es. Und er sah, dass ich die Wahrheit sagte. und dass in Marias Körper eine andere Seele wohnte. Und er wusste in diesem Augenblick genau, dass er seine große Liebe verloren hatte. Ich heiße Thomas. Putzfrau gesucht. Agentur Wisch und Mob. Telefon 393856. Ich war nach Potsdam gefahren und hatte mir ein Zimmer in einem dieser Billighotels am Stadtrand gemietet. Ich brauchte dringend Geld. Die Vermittlungsagentur schickte mich zu einer 400 Quadratmeter Villa aus dem vorletzten Jahrhundert. Guten Tag. Sie müssen die Putzfrau sein. Daniel Kohn. Mein Mund stand offen. Das ist der Augenblick, wo Sie Ja sagen müssten. Ich sagte gar nichts. Sie sind nicht sonderlich gesprächig, was? Kommen Sie doch erst mal rein. Die Villa hatte er gerade erst gekauft. Er hatte nämlich einen neuen Job. Meinen. Dafür bügelte ich ihm ab sofort die Wäsche, putzte und staunte darüber, wie viele Frauen bei ihm ein- und ausgingen. Lauter Dekuschnecken. Ich war immer noch scharf auf ihn. Berühmter Moderator, hat Sex mit dicker Putzfrau. Was ich nach all den Reinkarnationen und dem angesammelten Karma skandalös fand. Immerhin zahlte Daniel generös und so konnte ich mir eine kleine Einzimmerwohnung mieten, die ich schlicht einrichtete. Leider hatte ich immer noch nicht die geringste Ahnung, wie ich jemals eine Begegnung mit meiner kleinen Lilly herbeiführen sollte. Was ist? Sie sehen aus wie... Wie schon mal gegessen. Und wieder ausgespuckt. Die Quoten meiner ersten Sendung waren schlecht. Apokalyptisch. Die Zuschauer vermissen immer noch Kim Lange. Und nehmen jedem Moderator übel, dass er nicht sie ist. Ich musste grinsen. Das schmeichelte mir. Was gibt's denn da zu grinsen? Kann ich mal die Sendung sehen? Richtig wäre, wegen der Umkehrung der Alterspyramide, früher war es eine Tanne, jetzt ist es eine Art Obstbaum, doch die Anhebung des Rentenalters. Aber ist das denn gerecht? Könnte die junge Generation das überhaupt leisten? Sechs Politiker stritten sich über das Thema Rente. Fakt oder Fiktion? Sechs alberne Menschen stahlen mit ihren Worthülsen den Fernsehzuschauern wertvolle Lebenszeit. So wie Sie werden wohl auch die Zuschauer reagiert haben. Wissen Sie was? Machen Sie was anderes. Sie haben ein größeres Talent. Wie wär's mit Reisereportagen? Seine Augen begannen zu leuchten. Man könnte eine Reise zum versunkenen Kontinent Atlantis dokumentieren. Ja, Amundsens Expedition durch die Antarktis nachstellen. Ja, genau, die Traumwelten der Aborigines ausleuchten. Ja, die Drogenrituale der Amazonas-Indianer. Den Fakiren in Indien zuschauen. Und. Wir reisten einmal um die ganze Welt und bewegten uns dabei nur einmal von seinem Wohnzimmersofa weg, um den Pizzaboten zu öffnen. Es war ein wunderbarer Tag. Stopp! Hier wohne ich. Nicht gerade heimelig. Ach, es gibt Schlimmeres. Sie sehen wohl alles von der sonnigen Seite. Werd ich jetzt ein bisschen wie Maria? Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut unterhalten. Er schaute mich an. Der Augenblick für den ersten Kuss. Wie absurd. Doch Daniel schaute mir weiter in die Augen. Sind wir uns früher mal irgendwo begegnet? Und dann bestellte mich Daniel feierlich zum Dinner in seine Villa. Wir haben's geschafft! Ich bin die Talkshow los und bekomme meine Reportagereihe. Gratuliere! Und Sie werden meine Assistentin. Der Tisch im Wohnzimmer war festlich gedeckt. Zwei Kerzen brannten. Voilà, Madame. Grand Cru Moïse Chandon. Der ist älter als wir beide zusammen. Auf Sie. Auf Sie. Wir tranken und der alte Champagner schmeckte so eklig, dass wir ihn runterwürgen mussten. Wir gackerten, bis uns die Tränen über die Wangen kullerten. Es war so heftig, dass ich mich auf sein Sofa setzen musste. Er plumpste neben mich. Wir blickten uns in die Augen. Tief. Er sah meine Seele. Ich kenne sie wirklich irgendwoher. Dann küssten wir uns. Ich ließ mich von Daniel verwöhnen und hatte jeden Abend fantastischen Sex mit ihm. Was würde Buddha sagen? Er hatte mich sicherlich nicht zurückgeschickt, damit ich mit Daniel Kuhn wieder Sex habe. Es schien Daniel egal zu sein, dass ich übergewichtig war. Er benahm sich beim Sex nach dem Motto reinspringen und wohlfühlen. Spürt er meine Seele? Oder entdeckt er seine Vorliebe für Rubensmodelle? Würdest du überall mit mir hingehen und mich als deine Freundin präsentieren? Er zögerte eine Zehntelsekunde. Das hätte er nicht tun sollen. Ich bin dir nicht präsentabel genug. Red keinen Blödsinn. Dann beweis es mir. Ach, Maria. Ihr Frauen wollt immer Beweise. Nimm mich mit zur diesjährigen Fernsehpreisverleihung. Je länger er zögerte, desto mehr wich meine Wut einer großen Angst. Daniel? Ich konnte ihm ansehen, dass er förmlich mit sich rang. Okay. Ich nehme dich mit. Das reicht mir nicht. Ich will, dass alle wissen, dass ich deine Freundin bin. Maria, ich nehme dich mit und stell dich offiziell als meine Freundin vor, okay? Auf der Fahrt in der Limousine war Daniel recht still. Er hatte ganz eindeutig Angst vor dem öffentlichen Auftritt in meiner Begleitung und dem Hohn und Spott, den er ihm einbrächte. Lilly. Plötzlich wurde meine Sehnsucht nach ihr so stark. Ich war tief traurig. Wegen mir selbst. Darüber, dass ich den einfachen Weg gehen wollte und ein Leben mit Kuhn vorzog, anstatt meinen Mut zusammenzunehmen und meine Familie aufzusuchen. Willst du nicht aussteigen? Nein. Nein? Nein. Ich höre immer nur Nein. Es liegt daran, dass ich es auch gesagt habe. Wir haben keine Zukunft. Er widersprach nicht. Das tat mir weh. Steig aus. Voller Haltung ging er allein ins Blitzlichtgewitter. Ich schaute eine Weile zu, wie er professionell lächelnd in die Kameras blickte. Dann sagte ich zu dem Chauffeur: Fahren Sie. Als ich mitten in der Nacht in meiner kleinen Potsdamer Butze ankam, warf ich mich frustriert aufs Bett. Oh, verdammt! Wie soll's jetzt weitergehen? Wie komme ich nur an Lilly ran? Es waren Sommerferien. Und Alex und Nina mussten sicherlich arbeiten. Es musste also jemand auf Lilly aufpassen. Bingo! Oma, wenn du schon am Tor stehst, musst du dich auch hinwerfen. Wie Olli Kahn. Ich bin aber nicht Olli Kahn. Ich kann dich so gut halten. Dafür sehe ich besser aus. Ich hatte die beiden schon mehrfach beobachtet. Respekt, Martha. Der Mut, mit dem meine Mutter auf dem Sportplatz für die Rechte ihrer Enkelin eintrat. Was soll denn das, du Flachwichser? Willst du eins in die Fresse? Überzeugte mich. Ich hatte mich Martha vorgestellt und ihr gesagt, ich würde im Vereinsheim arbeiten. In einer ruhigen Minute gelang es mir dann, sie zu ködern. Schon mal über Urlaub nachgedacht? Und wer passt dann auf Lilly auf? In der Dominikanischen Republik soll es schöne Strände geben. Und hübsche Männer. Geschafft! Der Fisch zappelt an der Angel. Martha flog also in die Domrep und stellte mich Nina und Alex als ihre Vertretung vor. Natürlich waren die beiden zögerlich, eine Frau als Babysitterin zu engagieren, die keinerlei Referenzen hatte. Sie setzten eine Anzeige in die Zeitung. Auf die meldeten sich eine nicht deutsch sprechende Frau nicht definierbarer Nationalität, ein Mathematikstudent im 27. Semester und eine Frau, die als vorherigen Beruf Revue-Tänzerin angab. Und plötzlich war die dicke Maria eine gute Alternative. 4 Wochen. So lange will Martha bleiben. 4 Wochen blieben mir, um Ninas und Alex' Ehe zu zerstören. Der Countdown läuft. Phase 1. Feindbeobachtung. Tschüss. Tschüss, Nina. Es gab nie Sex nach einem Abschiedskuss. Wenn gelacht wurde, dann nur für eine angemessene Zeit und ohne anschließenden Sex. Ja, dann bis heute Abend. Bis denn. Alex blickte Nina zwar des Öfteren sehnsüchtig hinterher, aber dann schlug er die Haustür zu. Alles völlig sexfrei. Diese Liebe war nicht so stark wie unsere damals. Diese hier könnte ich zerstören. Schließlich habe ich auch unsere kaputt gekriegt. Phase 2. Eifersucht schüren. Lilly hat mir erzählt, dass ihre Mutter gestorben ist. Ja. Muss hart gewesen sein. Auch für ihren Mann. Es hat lang gedauert, bis er sich mir öffnen konnte. Mhm. Was meinen Sie mit mhm? Kommen Sie schon. Naja, haben Sie nie das Gefühl, dass Sie nur ein Trostpflaster sind? Nein, hab ich nicht. Meine Schwester war mit einem Witwer verheiratet, flunkerte ich. Und als sie den seelisch aufgepäppelt hatte, da hat er sich eine andere genommen. Und dann ging das... Ihre Schwester interessiert mich nicht. Ich schwieg. Und wir beschäftigten uns die nächsten 5 Minuten stumm mit der Wäsche, die wir draußen im Garten aufhängten. Dann kam der richtige Augenblick, aus der nassen Jacke von Alex eine Kondompackung herauszuziehen, die ich vor dem Waschgang reingeschmuggelt hatte. Oh, die sind wohl mitgewaschen worden. Alex, benutzt keine Kondome. Ist das nicht seine Jacke? Das klärt sich sicherlich auf. Es müssen noch mehr Indizien her. Und sie dürfen nicht alle mit mir in Verbindung gebracht werden. Ich brauche einen Komplizen. Zum Beispiel einen Kater. Ich fand den Signore schwerst deprimiert auf einem Baum, konnte ihm aber mit meinem Ehezerstörungsplan neuen Lebensmut einhauchen. Schließlich war er immer noch in Nina verliebt. Hey! Weg mit dir! Er war, wie ich ihn geheißen hatte, auf unseren Zaun geklettert und Alex auf die Schultern gesprungen. Was machst du, Dara? Hau ab! Casanova biss in seinen Hals, saugte und saugte. Und als er schließlich abließ, hatte Alex einen wunderbaren Knutschfleck. Woher hast du den? Als Nina den Knutschfleck sah, war sie erschüttert. Das hat die wilde Katze gemacht, die auch schon dein Kleid zerfetzt hat. Das Biest hat mich einfach angesprungen. Aha. Glaubst du mir nicht? Phase 3. Pausieren. In der nächsten Woche stellte ich meine Ehezerstörungsaktivitäten fürs Erste ein. Ich sabotierte lediglich den Sex, indem ich Ninas Verhütungskomputer so manipulierte, dass er ein paar Tage mehr als üblich rot anzeigte. Mir machte ein Gefühl zu schaffen, das ich nie für möglich gehalten hatte. Mitleid. Ich hatte Mitleid mit Nina. Ich sah, wie anstrengend ihr Leben war. Nina bemühte sich, es allen recht zu machen. Und Alex bemühte sich, ihr nie zu zeigen, dass er mich vermisste. Er liebt eine andere. Er liebt seine verstorbene Frau. Auch Lilly hatte ihren Widerstand gegen Nina noch nicht aufgegeben. Nina ist doof. Eine scheiß Kackerkuh. Wenn die beiden nicht hinschauten, konnte ich beobachten, wie die Trauer darüber in Ninas Augen stieg. Die einzige, der es wirklich gut ging, war meine Mutter. Liebe Maria, hier ist es wunderbar. Ich habe einen sehr netten Mann kennengelernt. Julio. Er ist einen Kopf kleiner als ich. Ehrlich gesagt dachte ich zuerst, kleiner Mann, kleiner Schniedel. Aber es ist unglaublich. Er hat ein Ding, mit dem kann man ganz Tokio zum Einsturz bringen. Ich war noch nie so berauscht, ohne besoffen zu sein. Ich verlängere den Urlaub noch ein bisschen und ich danke dir aus ganzem Herzen. Deine Martha. Nachdem ich Alex diese Karte gezeigt hatte, nahm er mich zur Seite. Es sieht so aus, als ob wir sie noch länger bräuchten. Er schaute mir das erste Mal nach all den Wochen direkt in die Augen. Wir kennen uns. Er fragte nicht, kennen wir uns nicht irgendwoher? Er war sich sicher. Er spürt meine Seele intensiver als jeder andere. Es knisterte zwischen uns. Eine Situation, in der alles passieren konnte. Deine Nase blutet, Maria. Ich war mit meinen strategischen Operationen schon in Phase 4 angekommen. Den Plan komplett ändern. Ran an den Speck. Beziehungsweise dafür sorgen, dass Alex an den Speck rangeht. An meinen. Als einer von Lillys Torschüssen mich mit voller Wucht ins Gesicht traf. Es tut mir so leid. Schon gut. Ich streichelte ihr übers Haar. Meine Nase tat schweineweh. Kommen Sie. Kommen Sie mit ins Haus. Ich helfe Ihnen, die Blutung zu stillen. Sie sind sehr lieb zu Lilly. Sie ist doch ein ganz besonderes Kind. Sie waren mit Kim Lange verheiratet, oder? Ja. Ist merkwürdig gewesen sein, mit so einer Berühmtheit. Anstrengend trifft es besser. Halten Sie die Nase hoch. Ich bin sicher, Kim Lange würde ihr Leben jetzt anders führen. Was macht Sie so sicher? Im Leben nach dem Tod merkt man, was wichtig ist im Leben vor dem Tod. Sie sind wohl eine ganz spirituelle. Ich antwortete nichts. Ich war nicht spirituell. Ich hatte handfeste Erfahrungswerte. Nina nimmt sich nicht wichtiger als die Familie. Ich habe es mit ihr gut getroffen. Da muss ich nicht nachdenken, was meine Frau denken würde im Leben nach dem Tod, was es nebenbei bemerkt, meiner Meinung nach nicht gibt. Vermüpfenfüffi? Vermüpfenfüffi? Vermüpfenfüffi? Ob ich sie vermisse? Ich wünsche mir jeden Tag, sie wäre noch da. Das war der Augenblick. Der magische Moment. Ich näherte mich ihm. Mit meinen großen, dicken Lippen. Er war sichtlich verwirrt. Und er blickte mir wieder in die Augen. Meine Lippen berührten die seinen. Und er erwiderte den Kuss. Alex! Nina konnte es nicht fassen, was sie da sah. Alex betrog sie mit einer Frau, die dreimal so viel wog wie sie selbst. Ich war in Phase 5 angekommen. Die Kacke begann zu dampfen. Was machst du da? Ich weiß auch nicht. Ist der Knutschleck von ihr? Nein, nein, von der Katze, habe ich doch gesagt. Und die Kondome hast du wohl auch von der Katze. Hier, die habe ich in deiner Jacke gefunden. Die habe ich noch nie gesehen. Nina schaute ihn nur verächtlich an und verließ das Bad. Starren Sie nicht so! Sie sind gefeuert! Uhr 10. Das Ganze war nicht halb so gut gelaufen, wie erhofft. Ich hatte keinen Job mehr, kein Geld und Lilly durfte ich auch nicht mehr sehen. 3:07. Wenigstens herrschte jetzt Klarheit. Ich hatte meine Gefühle sortiert. Mit Daniel Kohn, das war kribbelnd, aufregend, ein Abenteuer. Aber mit Alex, das war die wahre Liebe. Venedig? Du gibst mir den Laufpass und dann willst du, dass ich dir Geld für eine Venedig-Reise gebe? Nina, Alex und Lilly waren andern Tags überhastet aufgebrochen. Zum spontanen Versöhnungsurlaub, wie Casanova mir gesteckt hatte. In die Stadt, in der Alex und ich einst geheiratet hatten. Warum sollte ich das tun? Weil es um mein Leben geht. Bitte. Du kriegst das Geld nicht. Gut, verzeih mir. Aber ich fahre dich gerne nach Venedig. Daniels Porsche brauste mit 200 Sachen durch die Nacht gen Italien. Casanova war anfangs eingeschüchtert von dem Tempo, dann beeindruckt und schließlich schlief er zwischen meinen Füßen ein. Ich brauche eine Tablette. Mein Puls raste, mein Atem stockte. Soll ich langsamer fahren? Nein, mach inne. Ich will so schnell wie möglich nach Venedig. Eine Suite für 2 Personen? Exakt. Sie hatten keine Einzelzimmer mehr. Dann nehmen wir ein anderes Hotel. Ich mag aber das hier. Dann gehe ich eben in ein anderes. Und mit welchem Geld, wenn ich fragen darf? Daniel gab sich nicht mal Mühe, seine Absichten zu verschleiern. Und ich erinnerte mich daran, dass ich schon lange keinen Sex mehr hatte. Plötzlich kratzte Casanova unruhig an meinen Schenkeln. Besinn dich auf das Wesentliche, Kim. Ich muss jetzt erstmal jemanden suchen. Lilly! Ich latschte stundenlang durch die nächtlichen Gassen und über die Brücken Venedigs und hielt Ausschau. Alex! Der Schweiß tropfte mir von der Stirn. Obwohl es nach Mitternacht war, fand ich es noch brüllend heiß und rummelig. Sorry, darf ich vorbei? Could you let me pass? Ich rempelte viele Touristen an. Diese verdammten Brücken waren vielleicht eng. So wird das nichts, Kim. Na? Erfolg gehabt! Ich war ins Hotel zurückgekeucht, viel zu kaputt, um noch irgendwas zu unternehmen. Klingt nach einem Nein. Nach geraumer Zeit war ich endlich fertig, schlüpfte in meinen riesen Schlafanzug und wollte nur noch eins. Ins Bett. Aber da lag schon jemand drauf. Ja, ich zahle das Zimmer. Da schlafe ich doch nicht auf dem Boden. Vielleicht machst du mir freundlicherweise ein wenig Platz? Gern. Ich will schlafen. Gute Nacht. Als Antwort begann er, meinen Nacken zu massieren. Oh, er macht es so gut. Der Junge hat echtes Talent. Und überhaupt, ein bisschen massiert werden, das ist schon dabei. Der Signore war über den Balkon ins Zimmer geschlichen und mir mit ausgefahrenen Krallen auf den Rücken gesprungen. Tickst du noch ganz sauber? Er deutete mit seiner Pfote zur Tür. Ja, was es auch ist, es wird wohl Zeit haben. Casanova schüttelte energisch den Kopf. Die Katze kann dich verstehen? Casanova rannte zur Tür. Er hat eine Spur. Hey, was soll das? Du willst doch nicht etwa schon wieder raus? Ich fühle mich benutzt. Du bleibst hier. Ich denk gar nicht dran. Wir stürzten zu dritt in die venezianische Nacht. Casanova führte uns durch eine schmale Gasse auf einen Platz. San Vincenzo. Die kleine Kirche, in der Alex und ich einst geheiratet hatten, war vom Vollmond, den Sternen und einer schwachen Straßenlaterne beleuchtet. Vietato l'accesso, pericolo di vita? Da das Einzige, was ich auf Italienisch sagen konnte, uno espresso per favore war, verstand ich nicht, was auf dem Schild stand, das vor der Kirche angebracht war. Aber in Verbindung mit dem verwitterten Absperrband und dem Wissen, dass die Kirche schon zu unserer Zeit baufällig gewesen war, konnte ich davon ausgehen, dass es keine allzu brillante Idee war, da hineinzulaufen. Bist du wahnsinnig? Da steht was von Lebensgefahr. Überall Baugerüste. Sie wirkten wie vor langer Zeit verlassen. Willst du, Alex Weingart, diese Frau zu deiner dir angetrauten Ehefrau? Ich befand mich auf einer gedanklichen Zeitreise. Ich sah mich vor dem Altar, daneben Alex, wie er mir den Ring überstreifte. Psst! Ich lass mir doch von dir nicht das Weinen verbieten. Das meine ich nicht. Hör doch! Das Geräusch kam mir vertraut vor. Lilly! Wer ist Lilly? Ich war losgerannt. Ich hätte es überall auf der Welt erkannt, dieses kleine rhythmische Schnarchen. Hey, Kleines, wach auf! Ihre Augen öffneten sich. Maria? Was machst du denn hier? Meine Mama und mein Papa haben hier geheiratet. Wer sind denn deine Mama und dein Papa? Alex Weingart und Kim Lange. Hä? Daniels Kinnlade fiel auf Unterschenkelhöhe. Oh. Lilly! Du hast uns einen Schreck eingejagt. Einfach so wegzulaufen, wir haben die Polizei alarmiert. Was machen Sie denn hier, Maria? Und was machen Sie hier? Alex' Anwesenheit schien Daniels Gehirnprozessoren endgültig zur Kernschmelze gebracht zu haben. Alex, hast du diese Frau hierher gebracht? Ich? Ich hab sie nicht mitgebracht. Ich hab sie mitgebracht. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Was macht ein Promi wie Sie mit so einem Michelin-Weibchen? Also das mag sich alles verrückt anhören, aber sie liebt den Ehemann von Kim. So wie ich Kim geliebt habe. Und sie taucht in unser aller Leben auf. Dabei ist sie doch eigentlich eine Putzfrau aus Hamburg. Kommt da jetzt noch was Erhellendes? Ja. Für all das kann es nur eine Erklärung geben. Maria ist Kim. Irgendwie wiedergeboren oder Seelenwanderung oder so. Komm, Alex. Wir steigen aus. Alex. Er schaute nur mich an. Du glaubst doch diesen Schwachsinn nicht etwa? Hat er recht, Maria? Bist du meine Mama? Die Schnäpfe, setzt auf den Tisch die Näpfe. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Das macht sie immer. Weil sie einen noch größeren Dachschaden hat als diese Kirche. Ich schaute Alex verzweifelt an. Wenn du nicht sprechen kannst, dann nick einfach. Bist du Kim? Ich versuchte zu nicken, aber mein Kopf drehte sich nur im Kreis. Versucht sie einen neuen Rundenrekord? Lass uns gehen. Wir gehen jetzt, Alex. Nein! Jetzt fang nicht noch an zu nerven. Wir haben uns den halben Tag auf der Suche nach dir die Füße wundgelatscht und... Du hast mir gar nichts zu sagen. Sie rannte in Richtung Altar und kletterte auf eins der Baugerüste. Lilly! Komm da runter! Sie kletterte immer weiter hoch. Ich komme erst, wenn ich weiß, ob du meine Mami bist. Ich hol sie runter. Das Gerüst sieht nicht so aus, als ob es dein Gewicht tragen würde. Deins erst recht nicht. Du bist die Einzige, die leicht genug ist, darauf zu gehen, Nina. Sie zögerte und blickte hoch zu der weinenden Lilly. Maria hat recht. Komm runter, Lilly! Schrei sie nicht an! Schrei du mich nicht an! Ich will meine Mama wieder! Hilf ihr! Ich hol Polizei und Feuerwehr oder sowas. Casanova rannte ihr hinterher. Er wollte sie aufhalten. Ach, au, ach, du Mistvieh! Casanova flog ein paar Meter durch die Luft und knallte gegen eine Kirchenbank. Zornig blickte ich zu Nina. Da sah ich, dass über dem Seitenausgang, aus dem sie hinaus wollte, ebenfalls ein Gerüst stand. Es wirkte noch instabiler als das, auf dem Lilly saß. Wenn Nina stirbt, ist Alex für mich frei. Jede Menge widerstreitender Gedanken sausten mir durch den Kopf. Rette sie! Sie stirbt sonst! Ja, aber wäre das so schlimm? Sie würde ja wiedergeboren. Vielleicht als hübsches Karnickel oder tolles Pferd. Und wenn sie weiter unten auf der Reinkarnationsleiter landet? Ich wünschte niemandem so eine Ameisenversuchslabor-Reinkarnationstortur, wie ich sie durchgemacht hatte. Nicht mal Nina. Nina! Halt's Maul, fette Kuh! Nicht die Tür öffnen! Sie ignorierte meine Warnung und legte die Hand auf die Klinke. Nein! Aber genau in dem Moment zog sie die Tür auf und stieß gegen die Stütze des Gerüsts. Ich sah ihren erschrockenen Blick. Sie wird in wenigen Momenten als Tier wiedergeboren, wenn du sie nicht rettest. Ich riss Nina zu Boden und beschützte sie mit meinem massigen Körper. Die Bretter des Gerüsts knallten mir auf den Kopf, den Rücken, die Beine. Sie lebt. Ich habe ihr das Leben gerettet. Dank meines Fetts. Und das war der Moment, in dem mein Herz versagte. Kein Film, in dem mein Leben an mir vorbeilief. Kein Licht, das mich umarmt. Keine Gefühle von Liebe und Geborgenheit. Nur mein Herz, das schlug. Buddha! Als ich die Augen aufschlug, sah ich, dass ich wieder im strahlenden Weiß des Nirvana-Vorhofs lag. Oh Mann, kannst du dir nicht mal was anziehen? Er war nackt. Durch und durch. Du bist auch nackt. Das stimmte. Wir sahen beide aus, als ob der Weight Watchers-Kurs einen FKK-Ausflug veranstaltete. Ich bin also schon wieder tot. Nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz tot ist wie nicht ganz schwanger. Alex ringt noch um dein Leben. Und? Gewinnt er? Sie selber. Er streckte mir seinen wabbeligen Bauch entgegen, der sich just in diesem Moment zu einer Art Guckloch verwandelte. Du hast einen eingebauten Fernseher. Alex und Daniel hatten die Bretter, die auf uns Frauen lagen, anscheinend abgetragen. Nina rappelte sich auf. Die Decke hat mich gerettet. Ja. Das ist der Beweis, dass sie nicht Kim ist. Sie hat recht. Die Kim, die du einst warst, hätte das nie getan. Offenbar bin ich mutiert. Zu einer echten Gutes-Karma-Sammlerin. Ich war echt stolz auf mich. Du bist jetzt bereit, für andere etwas Besonderes zu opfern. Du gehst jetzt ins Nirvana. Da will ich aber nicht hin. Doch, das willst du. Dieses Mal kannst du mich nicht umstimmen. Bitte, lass mich noch einmal in den Fernseher gucken. Komm schon. Komm schon. Ich will ja. Komm schon, Kim. Nina blickte den verzweifelten Alex an und flüsterte tief traurig zu Daniel. Gegen diese Liebe habe ich keine Chance. Bitte, Kim. Bitte, Mama! Bitte. Du gehst jetzt ins Nirvana. Das ist nicht mehr verhandelbar. Mir schossen die Tränen in die Augen. Es ist soweit. Ich sah noch ein letztes Mal auf meine Familie. Dann schloss ich die Augen. Als ich sie wieder öffnete, blickte ich in die Augen von Alex. Alles okay? Ich lächelte ihn an. Es könnte okayer nicht sein. Ich hatte überall blaue Flecken, Prellungen, Schürfwunden. Mein Herz musste sich noch daran gewöhnen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Ich glaube, wir können gehen. Daniel wandte sich traurig zu Nina, die ihm matt zunickte. Sie hat die Katze getreten! Casanova lag völlig reglos bei der Holzbank. Oh, tut das weh? Komm, ich helf dir. Danke. Mit Alex' Hilfe humpelte ich zum Signore. Mausetot. Sein Genick ist gebrochen. Scheiß Nina. Ich war wütend, aber nur für eine Sekunde. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, Nina. Der Körper ist nur eine Hülle für die Seele. Und vielleicht ist Casanova ja schon im Nirvana. Sie erwiderte nichts, starrte nur verloren vor sich hin. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich gehen. Daniel legte ihr die Hand auf die Schulter. Und Alex sagte: Es tut mir leid, Nina. Nina nickte. Dann führte Daniel sie aus der Kirche heraus. Vielleicht werden sie ja jetzt ein Paar und alles wird gut. Babsi. Ja klar, meine Konferenz ist zu Ende. Hey, ich bin morgen in Potsdam. Schokopudding. Ja, das ist ein wunderbares Kleidungsstück für dich. Vielleicht werden sie auch kein Paar. Wir waren allein. Das erste Mal seit damals. Die Sonne ging mittlerweile wieder auf und die ersten Strahlen fielen durch das wunderbare Buntglasfenster. Ein Zauberfarbenhimmel. Nur, dass Lilly unter diesem Zauberfarbenhimmel immer noch auf dem Gerüst saß. Komm bitte runter! Erst wenn ich weiß, ob du meine Mama bist. Ich bin deine Mama! Ich kann widersprechen. Hat Buddha den Bann gegen mich aufgehoben? Wirklich? Ja! Während Lilly behende das Gerüst runterstieg, lächelte Alex mich an. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ich auch nicht. Hat Buddha nicht gesagt, du gehst jetzt ins Nirvana? Es würde mir das Herz brechen. Wo warst du die letzten Jahre? Manchmal in eurer Nähe. Wenn du wirklich meine Mama bist, darf ich dann mit dir kuscheln? Klar, mein Schatz. Ich nahm sie in meine dicken Arme und drückte sie im Zauberfarben-Himmelslicht fest an meinen Bauch. Wie wunderschön. Ich schloss die Augen und genoss diesen Mama-hat-ihr-Kind-wieder-Augenblick. Darf ich mitdrücken? Und dann drückte ich auch ihn an meinen Schwabbelbauch. Ich schloss wieder die Augen. Ich spürte meine Tochter. Ich spürte meinen Mann. Meine Familie war wieder vereint. Und wir waren uns näher denn je. So nahe, wie ich ihr als Kim lange nie kommen konnte. Oder wollte. Wunderschön. Meine Familie umhüllt mich. Sanft, warm, liebevoll. Ich umarmte sie und ging in ihr auf. Gott, ich fühlte mich so wohl, so geborgen, so glücklich. Und in diesem Augenblick verstand ich, warum Buddha mich ins Leben zurückgeschickt hatte. Fürs Nirvana braucht man kein Nirvana. Mieses Karma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Zweiter Teil. Es sprachen Kim Lange, Kathleen Gavlich, Alex Weingart, Andreas Pietschmann, Lilly, Lina Böckel, Daniel Kohn, Stefan Schad, Nina Karge, Katrin Angerer, Martha, Ingeborg Westphal, Buddha, Dieter Pfaff, Casanova, Christoph Banzer. In weiteren Rollen Horst Arendthold, Christian Giese, Ben Hecker, Ole Schlosshauer, Bernhard Schütz, Samuel Weiß und viele andere. Komposition und Ausführung Andreas Bick. Technische Realisation Katja Zeidler und Angelika Körber. Regieassistenz Katrin Albinus. Regie Beatrix Ackers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2008. Dramaturgie Hilke Feeth. Redaktion Susanne Hoffmann.